älter, brutaler, skrupelloser. Es ist noch nicht vorbei. Yeah, gib ihm. Ich trag die Glock so selbstverständlich wie den Nikolaus nen Bart. Lad das Magazin relax, lehnend am Gitterzaun im Park. Schieß dann Kugeln auf deine Bande wie beim Flipper-Automat. Sie liegt als Splitterhaufen da, ich brich dir Rippen raus und schlag dir damit voll in deine Fresse. Du bist schwach und kein Mann, nur ein hochstapelnder Hund wie ein Bremer Stadtmusikant. Machst auf Hutkanacken, Ticker, meinst die Tour zieht auf der Street wie dein Schwuchtelvater mit der letzten Muskelkraft. Die Rikscha, bist du dummer Bastard, blickst das, das schief geht wie deine Mutter nach nem Hüftschaden, wenn ich sie stundenlang gefickt hab. Historische Art wie ein Komodo-Varan. JBG, Boss und Banger, viel Kochon ist aus Stahl. Pistole geladen, die auf dem Maybach sitzt rot. Ich schieße aus der Hüfte, so wie Kaiserschnitt Blut. Du kriegst Traumata vom Trauertar, weil ich in Gaunerart Bullets verteilte und dann deine Frau mit Namen in fairem Tausch verfahr. Mucke für die Albaner, Mucke für die Balkaner, Mucke für die Marokks, die dich stechen in die Halsader. Crime Time, Drive-By, Kugeln aus dem Sprinter. JBG, Atombombe, nuklearer Winter. Wo sitzen beim Doktor? Geschwänger, du fragen jetzt Station oder Tochter, Boss oder Banger. Ey, wenn uns irgendein Hurensohn behindert, JBG Atombombe, nuklearer Winter. Ich steig aus dem Mercedes-Leder sitzen, was uns mit Helene verbindet. Jeder will uns ficken. Die EP rasiert die Szene wieder, voll auf die 12 wie Marcellos Gegenspieler. Nen Tag nachdem bei Mecho Millionäre berufen, traf ich meine Brüder, die mir in Spielotheken zujubeln. Tore, ich werd deine Jana easy ballern, obwohl sie nicht so der Hingucker ist wie Stevie Wonder. Testo Galenica, respektloser Ehrenmann, macht der Hammer Kills, bevor ich den Echo entgegennahm. Bei Mecho wollten sie, dass ich bald hinter Gittern rhyme. 60-Jährige, die mir Mittelfinger zeigten. 60-Jährige wollen uns abschieben, Bitch, und hören erst auf, wenn zwischen uns ein Knastriegel ist. Düsseldorfer Sprüche klopfer, ich bleib Ghetto-Prolet und eine Kugel auf dich, als wärst du die Echo-Trophäe, Bitch. Mucke für die Albaner, Mucke für die Balkaner, Mucke für die Marokks, die dich stechen in die Halsader. Crime Time, Drive-By, Kugeln aus dem Sprinter. JBG Atombombe, nuklearer Winter. Wo sitzen beim Doktor geschwängert und fragen jetzt Station oder Tochter, Boss oder Banger. Ey, wenn uns irgendein Hurensohn behindert, JBG Atombombe, nuklearer Winter.